Brief an einen Freund in England. Gefängniszelle Nummer 7 meldet sich bei dir, mein lieber und treuer Freund jenseits des Ozeans. Jean P. schickte mir ein Buch, das ich noch nicht gesehen hatte und wofür ich in den 90er Jahren sehr ausführlich interviewt wurde. Der Titel ist Götter des Blutes. Der Verfasser ist Matthias Gardell, was meiner Meinung nach ein Pseudonym ist. Er sagte mir damals, dass er einiges Geld zur Verfügung habe und mehrere Jahre kreuz und quer durch Amerika und Kanada gereist sei, um Leute zu befragen. Sein Buch wurde von Duke University Press im Jahr 2003 herausgegeben. In meiner Isolation wusste ich nicht, dass es tatsächlich in den USA erschienen ist. Mich machte der Mann damals stutzig. Gardell hatte mehrere Tage und viele, viele Stunden damit verbracht, mich über ein breites Themenspektrum zu befragen, wovon sehr wenig seinen Weg in dieses Buch gefunden hat. Es ist ein weitgehend anspruchsloses Buch, passend für das nordamerikanische Publikum, das noch willens, aber immer weniger fähig ist, zu lesen. Im Deutschen würden wir das Buch ein Sammelsurium nennen, lauter Kleinkram, nicht unähnlich dem Zeug, das die Hausfrau aus dem Staubsaugerbeutel in den Mülleimer tut. Es ist angefüllt mit dem üblichen Abfall, mit Herabsetzungen und Verleumdungen vom Hörensagen, um sich an Amerikas stets aufmerksamen Wächtern der Political Correctness vorbeizudrücken, die in einem ehrlicheren Zeitalter schlicht die amerikanische Zensur genannt worden wäre. Nachdem ich das als Vorwort gesagt habe, sehe ich das Buch dennoch als hilfreich und nützlich an für den Studenten alternativer Ansichten über verschiedene Religionen. Es gibt einen recht umfassenden Überblick von dem, was es da draußen im nordamerikanischen geistigen Ödland alles gibt, besonders auf dem Gebiet der Religion. Die Interviewten reichen vom mäßig Interessanten bis zum Faszinierenden. Ihre Kommentare erstrecken sich über die ganze Breite vom Erhabenen bis zum Lächerlichen. Trotzdem zeigen die Ideen eine verzweifelte Suche nach den wenigen verbliebenen, religiös Interessierten, nicht eingeschüchterten Dissidenten, die es in dieser konformistischen Gesellschaft von Ja-Sagern noch gibt. Die Suche nach einem zeitgemäßen Glauben an der Schwelle des neuen Millenniums. Vieles von dem Buch ist erstaunliches Zeug und es gibt darin manchen Gedankenflug, um die Beharrenden und in der Konvention Gefangenen zu schockieren. Manche Begriffe und Ansichten klingen überspannt, aber sie lassen Bereitschaft erkennen, außerhalb des Üblichen zu denken und über die Grenzpfähle akzeptierter Plattitüden zu schauen. Sie lassen sogar Versuche erkennen, einige der alten Begriffe und Glaubenssätze aufzunehmen oder neu auszulegen, um einen zeitgemäßen Glauben, der unseren Menschen in diesem verwirrten Zeitalter hilfreich ist, zu verbinden mit den traditionellen und geltenden religiösen Ideen und Vorstellungen. So unvertraut oder esoterisch die hier ausgedrückten Ideen und Anschauungen jedoch auch sein mögen, sie zeigen wenigstens, dass es da draußen Leben gibt, eine religiöse und kulturelle Gärung. Es ist bedeutsam, dass diese religiösen Außenseiter bereit sind, sich zu bekennen und auch Lächerlichkeit zu riskieren, das fast Undenkbare zu denken und den Mut zu haben, über ihre Überlegungen offen zu reden oder zu schreiben. Dieses ungewöhnliche religiöse Streben stellt wieder einmal die rebellischen, abweichlerischen Arier in das Abseits gegenüber den anderen Hauptreligionen der Welt, vom Christentum bis zum Judaismus, zum Islam und anderen Glaubensgemeinschaften. Verglichen mit dieser weitausgreifenden Suche sind religiöse Kontroversen der großen Religionsgruppen bloß Stürme im Wasserglas, zahm und vorhersagbar über Themen wie Homo-Ehe, homosexuelle Priester und Bischöfe und so weiter. Das Suchen, dem sich arische Heiden, Toranbeter, Anhänger von Christian Identity, Wotan-Verehrer und Weltraumkultisten widmen, trennt es meilenweit von anderen religiösen Debatten und Spaltungen in der Welt von heute. Es gibt da einen Willen, neue Türen ins Ungewisse aufzustoßen, voranzuschreiten und neues Land zu erforschen, die Vergangenheit in Frage zu stellen und eine neue Ordnung der Dinge zu erörtern. Also alles Dinge, den eigentlichen Zweck des Lebens, nicht nur Details wie den Holocaust und sonstige Aspekte des Zweiten Weltkriegs und selbst der jüngsten Geschichte zu ergründen. Ein Beweis mehr, dass die arische Welt wenigstens in der weißen Diaspora im nicht-europäischen Ausland weit davon entfernt ist, intellektuell tot zu sein. Noch glühen die Kohlen in den Öden der Weite Amerikas, Kanadas und Australiens sowie Südamerikas. Wie irregeführt manche dieser Leute auch sein mögen, so war ich doch überrascht von der Kraft, der Vitalität, der Klarheit und Ernsthaftigkeit, mit der sie ihre simplen Wahrheiten vorstellen, annehmen, begeistert verteidigen, zu denen sie auf weit schmerzhaftere und ehrlichere Weise gelangt sind, als all das Wiederkäuen überholter Dogmen, stickig und unproduktiv, wie sie sind, mit ihrer mich rasend machenden Haarspalterei, die Hunderte von Millionen Christen in der ganzen Welt enttäuscht, verdrossen und wirklich steuerlos macht, oft einfach anekelt. Ohne geistige Heimat oder Bindung in einem Glauben, verwirrt und dahintreibend wie Ausgestoßene. Hier ist ein weiteres Betätigungsfeld für den Revisionismus. Ich bin ziemlich gut bekannt mit der alternativen Religionsszene in Europa. Dort habe ich nicht annähernd die Spannweite und die vielfältigen Konzepte entdeckt, wie sie in Götter des Blutes über amerikanische Ideen besprochen und durchdacht werden. Auch habe ich dort nicht dieselbe Kraft und Männlichkeit vorgefunden, mit der hier diese Begriffe vorgestellt und verteidigt werden. Es könnte sein, dass Europa allgemein von repressiver Gesetzgebung und von durch den Staat finanzierte Kirchen stärker behindert wird, wie das in Deutschland und Österreich ja der Fall ist. Eine Folge des Konkordats, das Hitler, der angebliche Kirchenfeind, 1933 mit dem Vatikan geschlossen hat und das in jenen Ländern immer noch in Kraft ist. Es gibt natürlich Vordenker und sogar Befürworter des Heidentums in Frankreich, Italien, England und Schottland. Aber viele von diesen haben eher einen folkloristischen Beigeschmack und interessieren sich mehr für kulturelles Erbe, indem sie keltische und druidische Kultstätten wie Stonehenge miteinander verbinden. Man kann das nicht Wiederbelebung der alten Religionen nennen, sondern eher als esoterische Touristik bezeichnen. Weiterhelfen tut das uns religiös angehauchte Menschen nicht. Tatsächlich hat es nur Hitlers Versuche gegeben, eine neue europäische, auf arischer Grundlage stehende Religion zusammenzubringen, seit Karl der Große die alten sächsischen Götter mit der Niederwerfung des sächsischen Stammesfürsten Widukind und der Abschlachtung von 5000 Edlen durch seine christlichen Glaubenseiferer bei Verden an der Aller im Jahre 782 auslöschte. Die christliche Kirche verfolgte die heidnischen Überreste noch jahrhundertelang, bis das Wissen der arischen Völker von ihren eigenen Göttern und deren religiösen Vorstellungen praktisch im Dunkel versank. Diese Verfolgung ähnelt sehr der Verfolgung von Holocaust-Ungläubigen, den heutigen Ketzern, wie Dr. Forisson, Leuchter, Germa Rudolph und mich durch die neue Holocaust-Religion. Die nationalsozialistische Bewegung war als Weltanschauung geschaffen, vertreten durch eine politische Partei, nach außen legitimiert durch den unmittelbaren Auftrag, das deutsche Volk von der Verführung durch den atheistischen Marxismus zu retten. Hitlers vorsichtiger Versuch, nur von seinen eifrigsten Feinden erkannt, war ein Vortasten, eine neue Religion der Rasse des Blutes und des Bodens einzuführen. Nicht mit Feuer und Schwert, wie es Karl der Große getan hatte, sondern sanft und unaufdringlich. Hitlers Versuch war auf mehrere Generationen angelegt. Sein Vorgehen war typisch für ihn, den großen sozialen Versöhner, der die falsche Religion des Marxismus erfolgreich neutralisiert und die besten Köpfe und Herzen für seine Ideen gewonnen hatte. Diejenigen insbesondere, die vom falschen Evangelium des Karl Marx irregeführt worden waren. Die hilflosen Liberalen, wie man sie heute nennen würde, beruhigten sich, entdeckten Freiräume bei der Partei und wurden konservativ im besten Sinne des Wortes. Für Menschen mit weiterer, mehr kosmischer Sicht und geistiger und religiöser Neigung kann es keinen Zweifel geben, dass der Nationalsozialismus auf dem Weg war, die Diener und vielen Einrichtungen der Kirche in seinen eigenen Reihen einzubeziehen, ebenso alle karitativen Funktionen im Staat zu übernehmen, denen dann Ausbildungsseminare über den Dienst am Volke mit Sicherheit gefolgt wären. Die etablierten Kirchen waren praktisch bereits Glieder des Staates geworden, in ihrem Überleben abhängig vom Einzug der Kirchensteuer durch den Staat. Geistlichen und Priestern war es ausdrücklich verboten, sich in weltliche Angelegenheit einzumischen. Nach den Bestimmungen des Konkordats sollten politische Predigten verboten sein. Früher an die Kirche angeschlossene Jugendgruppen verloren millionenfach Mitglieder, nicht durch Druck und Zwang, sondern einfach, weil die nationalsozialistische Alternative reizvoller, moderner war, weil es gut aussehende Uniformen gab, große Schaustellungen, begeisternde Lieder, mitreißende Musik, Fahnen, Banner, Aufmärsche und einen gesunden neuzeitlichen Katechismus, nationalsozialistisches Parteiprogramm genannt. Die Nürnberger Parteitage und sonstige Feste, wie das Erntedankfest auf dem berühmten Bückeberg, wo Millionen zusammenkamen wie bei einer großen Erweckungsversammlung im Freien, gottesdienstähnlich, begingen in Wahrheit feierlich die Wiedergeburt des deutschen Volkes. Eines Volkes, das endlich frei war von dem Würgegriff des Wuchers. Diese Feste waren im Stil große heilige Messen, welche die Rasse, das Volk und den nun vereinten Staat feierten. Die neuen Gläubigen kamen in den großen Stadien in Nürnberg zusammen, umgeben von 1000 gleißenden Scheinwerferstrahlen, die über ihnen in den sternbesetzten Himmel gerichtet waren, wie ein riesiger gotischer Lichtdom. Ein erlöstes deutsches Volk sang mit Begeisterung seine neuen religiös anmutenden und anklingenden Hymnen und, ja, in beinahe religiöser Hingabe und Glut die freudigen, schallenden, erhebenden und alle vereinenden Kampflieder der Partei, die sie zum Sieg über seine tödlichen Feinde geführt hatte. Eine klar umrissene, wirklichkeitsbezogene und gleichzeitig ewig kosmische Religion formte sich in ihren Wurzeln und Zielen vor den Augen der Welt in eine neue, nie gesehene und noch viel weniger artikulierte moderne Religion. Eine Überreligion, eine bis dahin und seither nie wieder erlebten und dagewesenen seelischen inneren Befreiung. Man vergleiche diese Vision, die damals für 100 Millionen Deutsche schon greifbare, sichtbare, täglich erlebte Wirklichkeit war, mit der dürftigen Vision, wie sie jene anderen religiösen Reformer oder Erneuerer des modernen Heidentums anbieten. Es war damals nicht anders als heute für diejenigen, die Sinn und geistige Erfüllung in ihrem Leben suchen. Die alten Kulte, aber auch die herrschenden Staatsreligionen haben uns nichts zu bieten und befriedigen unsere Seelen schon lange nicht mehr. Deshalb sind auch die Kirchen leer. Konnten Hunderttausende junger Männer und Frauen, die die Größe des Volkes als Schöpfung Gottes des Allmächtigen empfanden, Befriedigung finden in einem Glauben, der als zentralen Gott einen in ein Bärenfell gekleideten, struppigen, hörnerbehelmten, schwertschwingenden Wikingerkriegsmann zeigt, der in seinem himmlischen Streitwagen über den Wolken schwebt, umkreist von Raben? Es gab damals in den 30er Jahren niemand von unserer Art mit klaren Sinnen, ebenso wie es heute niemanden gibt, der frei behaupten könnte, dass solche alten Mythen und Vorstellungen Wert und Bedeutung in unserer Welt haben. Das Gleiche gilt für die griechischen und römischen Sagen und ihre Götter in ihrer ganzen Fülle. Die meisten waren unvollkommene Menschenwesen einer frühen Zeit, aber keine Vermittler von Werten für uns Europäer der Gegenwart. Nachdem ich jahrzehntelang in all diese fantastischen Geschichten und Glaubensvorstellungen eingetaucht bin, fragte ich mich kopfschüttelnd: Können unsere Vorfahren, diese lebenstüchtigen, erfinderischen Menschen, an diese Dinge geglaubt haben? Sie, die in bloßen Nussschalen von Booten den gefährlichen, gnadenlosen Nordatlantik bezwang, um eine neue Welt jenseits des Meeres zu suchen? Damit verglichen war die arianische Christenheit der nachrömischen Götter übersichtlich, leicht zu verstehen und eine Religion des einfachen Glaubens, der möglichen Erlösung und der Verheißung eines ewigen Lebens. Ich und hunderte von Millionen Ariern in vielen Ländern und Kontinenten könnten unmöglich geneigt sein, Christentum mit den noch unvollkommeneren Göttern jenes vergangenen Zeitalters, Griechenlands und Roms oder Widukinds zu ersetzen, viel weniger mit den nordischen Göttern Odin oder Wotan, ganz gleich wie viele Walküren uns in Walhall erwarten. Hitler hatte, wie in so vielen anderen Dingen, recht, wenn er sagte, dass alte Religionen mit ihren erkalteten Spuren nicht wiederzubeleben sind. Sie sind auf Dauer tot und in die Seiten der Geschichte eingegangen. Was sie künstlich am Leben erhält, sind der große Immobilien- und Landbesitz, die Freigebigkeit der Stiftungen und Verbände, die Erbschaften sterbender Gemeindemitglieder, die an der Schwelle des Todes sich ihren Platz im Himmel sichern wollen, durch eine letzte große Gabe an überschriebenen Wertpapieren, Bündel Bargeld, Gemälde, seltene Münzen und Auszahlungen aus Lebensversicherungen. Das Bild von Reichtum und Macht der modernen Kirchen sollte uns nicht täuschen, denn es ist weder Beweis von spiritueller Bedeutung noch von geistiger Gesundheit. Die fast leeren Kirchen, Dome und prächtigen Kathedralen Europas und zunehmend auch Amerikas mit ihrer schwindenden und alternden Mitgliedschaft sind Beweis im Übermaß, dass die traditionellen christlichen Kirchen schnell belanglos werden. Außer für die enthusiastischen, emotional an die Botschaft einiger fundamentalistischer Jahrtausendsekten Glaubenden mit ihrem politisierten Programm von der Rückkunft Christi nach der Schlacht von Armageddon in das zu Unrecht wiedergeborene Israel. Wenn die Kirchen, so wie wir sie heute kennen und seit 1945 erleben, noch eine oder sogar zwei weitere Generationen überleben, können die sich glücklich schätzen. Ich sage das, weil die Furcht des Herrn und seine sofortige und ewige Strafe von unseren marxistisch-jüdischen Theologen wegargumentiert worden sind. Unmoral, Lügen unter Eid, Betrug, Diebstahl und loses sexuelles Verhalten haben in den christlichen Kirchen und Völkern dramatisch zugenommen. Marxistische Zweckmäßigkeitsethik ist nun an der Tagesordnung und Gottes auserwähltes Volk verwirrt alles und alle. Wir alle, Christen und Nichtchristen, weiß oder nicht weiß, zahlen einen hohen Preis für unsere Mitgliedschaft in einer Gesellschaft ohne moralischen Kompass und religiösen Anker. Das ist für mich nie offensichtlicher gewesen als in meiner eigenen Behandlung, die ich aus den Händen der Öffentlichkeit, der Medien, der Politiker und endlich auch der Gerichte in den letzten beiden Jahrzehnten in Kanada und den USA empfing. Es gibt keine Prinzipien der Ehrlichkeit mehr. Keine Wahrheit in allem, keine öffentliche Moral, nicht einmal Fairness. Und man kann den Amtseid von Dienern der Allgemeinheit getrost vergessen, von Beamten, Polizisten, Senatoren, Premierministern und Präsidenten. Sie brechen ihre angeblich heiligen Eide ohne Bedenken, ohne Scham und das fast täglich. Wenn Wahrheit, Recht und Ehre und Treue in einer Gesellschaft nichts gelten, wenn in einem Gericht oder Tribunal Wahrheit keine Verteidigung mehr ist, dann werden Lügen, Unrecht, Unehre und Verrat regieren. Nie zuvor habe ich das mit solcher Schärfe empfunden wie in dem Moment, als in Tennessee die Handschellen und Fußeisen um meine Gelenke einschnappten. Dieses Gefühl hat sich seither nach meiner Vertreibung aus den USA nach Kanada vertieft. Wenn wir nicht nur überleben wollen, sondern noch einen inneren Antrieb haben, eine geistige und seelische Wiedergeburt für uns selbst und unsere Kinder zu erreichen, muss unsere Anstrengung eine religiöse Dimension für unser Volk finden, die Bedeutung hat für sein tägliches Leben, seine Erfahrungen, seine Hoffnungen, Träume und Sehnsüchte. Sie muss unserer Volksseele so angepasst sein, wie es der Nationalsozialismus einst in den 30er Jahren für das deutsche Volk war. Der neue Glaube darf nicht seiner eigenen Natur widersprechen und durch Drohung mit Verdammnis, Feuer und Schwert aufgezwungen werden. Er muss erhebend sein und Zufriedenheit schenken. Er muss den geistigen Hunger und das Verlangen nach einem Sinn des Lebens stillen. Er muss das Leben und die Gesundheit feiern und Freude und Glücksgefühl erzeugen. Seine Musik, seine Lieder und seine Botschaft müssen die Herzen der Menschen rühren und in unbekannte Regionen führen. Sie darf keine Grenzen in Wissen, Zeit und Raum kennen. Unser neuer Glaube muss kosmisch in Reichweite sein und darf nicht den Veränderungen der Zeit unterliegen. Nur ein solcher Glaube wird für eine neue Spezies des Menschen annehmbar sein, die darauf wartet, geboren und auf dem Amboss des Lebens hier auf dieser Erde vervollkommnet zu werden. auf unserem schönen kleinen blauen Planeten.